Erste Szene. Vater, aus Leipzig ist ein Brief gekommen. Von meinem lieben Sohn Karl? Nein, ein Freund schreibt mir. Über Karl. Lass mich lesen. Vater, du bist alt und krank. Und dieser Brief... Ich bin nicht krank. Lies den Brief vor. Wenn du meinst. Karl hat sein ganzes Geld ausgegeben und große Schulden gemacht. Wenn er sie nicht bald zurückzahlt, muss er ins Gefängnis. Aber das ist noch nicht alles. Er hat mit einer jungen Frau... Nein, Vater, so genau musst du das nicht wissen. Und dann hat er ihren Mann getötet. Oh Gott, mein Sohn, was machst du für Sachen? Hör weiter. Die Polizei sucht Karl. Sein Bild hängt überall in Leipzig. Oh je, mein geliebter Sohn. Siehst du, das ist das Problem. Du liebst ihn zu sehr. Deine Sorgen um Karl bringen dich noch ins Grab. So ein Unsinn! Es gibt nur eine Lösung. Du musst dich von ihm trennen. Ihn nicht mehr sehen? Nicht mehr mit ihm sprechen? Nie! Es muss ja nicht für immer sein. Wenn er mit seinem schlechten Leben aufhört und dich um Entschuldigung bittet, kann er ja wiederkommen. Ich weiß nicht. Es ist auch gut für Karl. Er braucht den Schmerz. Sonst bessert er sich nie. Vielleicht hast du recht. Ich schreibe ihm noch heute. Vater, denk an deine Gesundheit. Du brauchst Ruhe. Ich kann diesen Brief schreiben. Na gut, schreib du ihm. Aber sei nicht zu hart zu Karl. Vater, ich liebe Karl wie du. Ich liebe Karl wie du. Ich hasse Karl. Alle haben immer nur ihn geliebt. Den schönen, tollen Karl. Und keiner den hässlichen Franz. Du kommst nie wieder in dieses Schloss, Bruder. Und du, Vater, bist dann der Nächste. Deine Liebe zu Karl soll dich töten. Jeden Tag ein Stück mehr. Dieser Brief aus Leipzig. Von so weit weg kommt er nicht. Ich habe ihn selbst geschrieben. Hier, in deinem Haus. Und Karls Brief an dich habe ich weggeworfen. Bald gibt es hier nur noch einen. Graf Franz von Moor.